kann man das Vorzugsrecht bloß von viel Ahnen hoffen, und reicht das Altertum die meiste Bürde dar, so steht das größte Glück den dümmsten Tieren offen, weil dieser ihr Geschlecht schon vor dem Menschen war. So steht das größte Glück den dümmsten Tieren offen, weil dieser ihr Geschlecht schon vor dem Menschen war.